wieder das mit Rationalstreben. Kurz auch dargestellt, die Wirtschaftswissenschaften gehen aus dem Homo economicus, obwohl man in Zeitschriften, Zeitungen immer mehr Zweifel legen kann, dass auch dieser Homo economicus überhaupt besteht, ob er vielmehr sich von Mediensekt leiten lässt oder ob er vom Alter sich leiten lässt oder von der Angst oder Gier nach Sicherheit. Aber zumindest der Homo economicus und das Personalstreben wird in den Wirtschaftswissenschaften unterstellt und auch in vielen Modellen geht man davon aus, vom Personalstreben. Weil etwas anderes, und zwar 80er Jahre, da steckt auch das Rationalprinzip dahinter, gab es den US-Präsidenten Ronald Reagan. Der hatte einen Wirtschaftsberater, der hieß Lazar. Und dieses, der hat ein Modell kreiert. Und dieses Modell schauen wir uns mal kurz an. Das nannte man auch die Lazar-Kurve. Das war sozusagen ein wirtschaftspolitischer Berater von Ronald Reagan. Und da steckte dieses Rationalprinzip dahinter. Und zwar in der VWL werden Sie noch lernen, das Gesetz von abnehmenden Grenzertrag. Und abnehmenden Grenzertrag, der Erdenker ist schon uralt, Aspar uralt. Und dieses ertragsgesetzliche Denken heißt dann einfach, ich erhöhe einen Faktoreinsatz und dann nimmt der Faktorertrag überproportional zu. Und das steigt immer mehr, aber je mehr Faktoreinsatz ich reingebe, desto sinkender sind die Faktorertragszuwächse. Also desto weniger kommt immer heraus sozusagen. Helmut Kohl würde aber sagen, desto weniger kommt hinten raus. Und irgendwann sind die Faktorerträge eventuell sogar negativ. Habe ich mal selbst erlebt bei einer Prüfung auf Rückerrundung, aber ich habe die ganze Nacht gut gelernt. Je mehr man lernt, desto besser Noten, desto mehr weiß man, desto besser kann man auf Fragen eingehen. Ja, als die Prüfung war, habe ich halt geschlafen. Ich habe dann so Wachhaltetabletten genommen, so Kaffee und Cola und so. Und bei der Prüfung habe ich immer noch gesagt, sozusagen, man konnte nicht mehr richtig denken. Also, ich habe dort unwahrscheinlich lange gelernt, viel gelesen, aber ich war nicht fit in der Prüfung. Das heißt, der Einsatz, die Faktorstunden, die ich verwendet habe fürs Lernen, da kam in dieser Prüfung nicht besonders Gutes heraus. Und ähnlich ist es ja auch, ob wir jetzt sagen, ob wir jetzt Aldi oder Lidl betrachten. Je mehr Geschäfte wir öffnen, oder an anderen Stellen habe ich für das Beispiel gefragt, wenn an einer Straßenkreuzung vier Schleckerläden sind, wie hoch sind denn die Umsatzzuwächse? Wenn an jeder Ecke ein Schleckerladen ist, die Umsatzzuwächse sind immer niedriger und irgendwann vielleicht sind die Kostenzuwächse höher als die Umsatzzuwächse. Und Lazar-Kurve hat folgendes, der Herr Lazar hat folgendes gemacht, und zwar der ertragsgesetzliche Verlauf. Das waren die Steuereinnahmen. Und das waren die Steuerquote. So, dann haben wir hier mal die Steuereinnahmen. Und jetzt natürlich für ein Staatswesen am besten hohe Steuereinnahmen. Je höher, desto besser. Sie können gar nicht hoch genug sein. Die Politiker haben ungeahnte Fähigkeiten, mit beiden Händen das Steuergeld auf die Fenster zu schmeißen. Es gibt genügend Beispiele. Also sie können gar, und sie finden immer neue Möglichkeiten, wie sie noch mehr das Geld ausgeben. Also ein Staat hat nie genügend Steuereinnahmen und hier ist die Steuerquote. Machen wir mal, wir erfinden eine neue Steuer. Bevor wir sie umsetzen oder einsetzen, haben wir doch Einnahmen von Null. Und jetzt machen wir mal den ertragsgesetzlichen Verlauf. Zuerst bei der Einführung der neuen Steuerart steigen die Steuereinnahmen. Die steigen, die sprudeln wahrscheinlich nur noch. Haben wir also 10%, 20%, 30% und so weiter. Die steigen immer mehr an. Klar. Und irgendwann sind aber die Zuwächse immer schwächer. Und irgendwann kippt das Ganze. Das sind wirklich die Steuereinnahmen. Bei einer höheren Steuerquote, sagen wir mal hier 80%, die sind niedriger, als wenn ich eine Steuerquote habe, vielleicht um 75%. Die wäre hier. Und wenn die Steuerquote noch auf 90% geht, dann machen wir hier. Dann sinkt die Steuereinnahmen. Wie das einmal? Warum sollte ein Staat und seine Besteuerung sich auch von dem rationalen Prinzip leiten lassen? Das ist ganz einfach. Waren Schweden in den 90er Jahren, haben Ärzte, sind nach Schweden ausgewandert, nach Kiel und haben dort die Praxis eröffnet. Warum? Ja, ganz einfach. Wenn ich Überstunden gemacht habe in Schweden, in Krankenhäusern, habe ich eine Besteuerung gehabt von 99%. Da bin ich doch lieber mit einer jungen, nackigen Krankenschwester in der Insel, auf die Schereninsel gegangen und habe die vernascht. Bevor ich dann hier Überstunden mache und 90% und mehr abführen muss. Bringt doch nichts. Und es gibt Ärzte heutzutage, die machen am Freitag zu. Die haben Budgetregelungen bei gesetzlichen Krankenkassen. Wenn sie mit ihren Einnahmen über der Durchschnittsgrenze liegen, kriegen sie es abgezogen. Also die machen am Freitag, machen sie zu, machen Fortbildung. Die sagen, es bringt nichts mehr. Privatpatienten, ja, aber keine gesetzlichen Krankenkassen mehr. Ja, Besteuerung, 90% könnte man meinen, dann müssen ja die Steuereinnahmen ursinnig sprudeln. Falsch! Die laufen alle zum Steuerberater, die nutzen Steuersparmodelle, die verlegen irgendwelche Steuereinnahmen, also Unternehmen genauso, die verlegen ihre Steuerholdings auf die Offshore-Inseln oder nach Belgien, die überall nur mit dem Ziel, möglichst die Steuern runterzufahren. Und was muss der Staat machen? Er müsste dann eigentlich noch mehr Steuern. Und auf den Konto der Schweiz. Das ist ja schlecht. Wenn hier jemand vom Finanzamt sitzt, dann haben sie gleich die Steuerverhandlungen zu Hause mit 5 Leuten, die stehen dann vor ihrer Tür. Das heißt ganz einfach, je höher die Steuerquote ist, desto rigider sind die Steuereintreiber in Fragen. Desto mehr will ich da Steuerflug. Ich habe mal einen Brief gelesen von einem Arzt, da kam der Steuerprüfer, der hat kritisiert, dass die Uhr, Handbanduhr, ein bisschen zu groß dimensioniert ist vom Arzt. Die kann er nicht anerkennen als betriebliche Ausbildung. Was hat der Arzt gemacht? Da dachte ich, ich habe jetzt die Schnauze voll. Der hat in Deutschland seine Praxis geschlossen und ist in die Schweiz. Das heißt Abstimmung mit Füßen. Und warum gibt es manche Universitäten mit Medizinfakultäten, warum nennen die Norwegisch? Warten Sie mal. Hier, wohin werden Sie denn gehen? Nach Norwegen, richtig. Und wir holen dafür Ärzte aus Tschechien. Wir kennen die Kranken hervorragend verstehen können. Wie gesagt, das ist das Rationalprinzip. Und der Herr Lapper hat zum Ronny gesagt, zum Ronald, Ronny, wir haben eine zu hohe Steuersätze, wir müssen die Steuerquote senken, dann nehmen wir mehr ein. Denn dann werden die Leute sagen, wir gehen nicht auf die Schereninsel und vernaschen die knackige Ärzte, sondern machen lieber mehr Überstunden, weil dann kann, weil da was übrig bleibt. Das heißt, es müssen Anreize bestehen für die Menschen, damit sie das, was sie erwirtschaften, auch behalten, nicht abführen an den lieben Vater oder Rabenvater. Rabenvater ist eigentlich falsch. Wir Raben als Väter sind eigentlich sehr fürsorgliche Väter. Ja, das ist das Rationalprinzip. Ein Staatwesen muss auch, sollte sich national verhalten und nicht plötzlich den Leuten alles wegnehmen mittels Besteuerung, denn ansonsten sind die Leute auch weg. Die Leute haben auch gar keine Lust mehr, irgendwas zusätzlich zu verdienen, es bringt nichts mehr. Und dann muss ich ihnen sozusagen Freiraum geben und ansonsten wird das mit seine Steuereinnahmen zurückgehen. Und er kann seinen Bedarf nicht decken aus den vorhandenen Steuerquellen. Er muss dann noch mehr Steuern angeben. Wenn ich dran denke, vor 200 Jahren gab es die Klaviersteuer, eine Nachtigallensteuer, da gab es dann keine Plattenspiel und CD und so weiter. Da wurden die Nachtigallen im Käfig besteuert, die man im Wohnzimmer hatte. Oder in Holland gab es Besteuerung auf die Fenster oder auf die Breite des Hauses. Deshalb sind dann die Häuser in Holland in manchen Gegenden sehr eng und haben wenig Fenster. Ja, das hat dann immer solche Ausweichbewegungen. Wie gesagt, das ist die Lafferkurve. Als Niederschlag des Rationalprinzips für ein Staatswesen, dass ein Staatswesen es mit seiner Besteuerung nicht sollte. Helmut Kohl hat mal gesagt, wenn die Bürger von einer Mark 50 abführen müssen an den Staat, dann ist es Kommunismus. Ich glaube, dann haben wir schon bald wieder. Ja, in China nicht. Damals Kapitalismus. So, das war wie gesagt die Abwehrkurve. Ja, das ist ein Denkmodell. Man weiß natürlich nicht, wie die Situation in den USA war. Ob man hier, ob die Steuerbelastungsquote dieser von Unternehmen oder von Privatperson zu Privatperson unterschiedlich. Ob die jetzt hier rechts ist, auf dem sinkenden Ast oder ob die links ist. Aber ich weiß es nicht. Und da hat dann einfach halt damals gesagt, dann fing ja auch die hohe Staatsverschuldung der USA an. 1980 hatte die USA eine Staatsverschuldung gehabt von 1 Billion Dollar, haben wir 200 Jahre dazu gebraucht. Wie hoch ist jetzt die Staatsverschuldung der USA? 17 Billionen mit steigender Tendenz. Also, die brauchen nicht mehr 200 Jahre zur Verdoppelung der Staatsverschuldung von 1 auf 2 Billionen, sondern das geht jetzt viel fixer. So, das war jetzt Lafferkurve. Und ähnlich habe ich Ihnen ja auch einmal erklärt, etwa mit dem Lerneinsatz, Stundenzahl zum Lernen oder die angestellte Prüfungsergebnis. So, wie gesagt, das ist eine Lafferkurve. Der Laffer taucht immer noch auf, immer noch auch wieder in solchen, also der Bezugnahme auf ihn, in Zeitungen, Zeitungsartikeln. Und wenn Sie da was lesen darüber, denken Sie hier, Lafferkurve, eine Aussage, die Steuerquote muss gesenkt werden, dann würden die Einnahmen, Steuereinnahmen steigen. Das ist eine Aussage, ob die jetzt stimmt. So ganz hundertprozentig weiß man es nicht. Aber in Schweden hat es zumindest gestimmt. Die schwedischen Ärzte machen da nicht mehr aus. Und die Krankenschwestern bleiben auch dort unbehelligt, was ich so gehört habe. Also geht man nicht so auf die Scherenkiste zum Verlassen, sondern man macht dann nur Stunden gegen Geld. Verstanden, Geld. Ja, jetzt als nächstes die Kennzahlen, so wichtige Kennzahlen, Produktivität haben wir gehabt, das Ausbeutungsgrad beispielsweise. Was verstehen wir unter Ausbeutungsgrad? Wollt ihr ausgebeutet werden? Dann bleibt ihr ledig. Glaube ich, war ausgebeutet. Soll ich will den Frauenwitz erzählen? Ja. Also Frauen wurden gefragt im Rahmen der Marktforschung, das ist Marketing, ob sie zufrieden sind mit ihrem Arsch. Also 85% haben geantwortet, ihr Arsch seid dünn. 10% haben geantwortet, ihr Arsch seid dünn. Nur 5% waren zufrieden mit dem Arsch und sie würden ihn wieder heiraten. Ja, diese Kernproduktivität, wir haben Arbeitsproduktivität, Materialproduktivität, Ausbeute, Kapitalproduktivität, das wird sozusagen die Produktivität runtergebrochen. Ausbeutegrad, wie viel Material bekommen, wie viel Gold kriegen wir aus einer Tonne Goldsatz. Das werden jetzt zum Beispiel die alten Abraumhallen von alten Goldminen aus an und dazu mal wieder durchgeforstet, weil heute die Verfahren besser sind und weil man teilweise auch umweltschädliche Methoden einsetzt, um mehr Gold rauszuholen. Oder alte Ölvorkommen werden auch wieder ausgebeutet, weil es heute bessere Methoden gibt, mehr Öl aus dem Boden rauszuholen, aus der Förderstätte. Oder Ruhrgebiet, 60er Jahre, gab es private Zechen und staatliche Zechen. Da gab es ein Gesetz, dass Zechen ab einer bestimmten Kohleflöte, ab einer bestimmten Größe müssen sozusagen ausgeräumt werden. Die privaten Zechen, die haben nie dünne Kohleflöte gefunden, weil das unwirtschaftlich ist, solche dünne Kohleschichten auszubeuten. Die haben immer nur bestimmte Kohleschichten gefunden, die meinetwegen 2 Meter, 3 Meter dick waren. Die staatlichen, die haben alles. Die kann alle Rechnung gehalten. Also Ausbeutungsgrad, Arbeitsproduktivität, wie viele Mitarbeiter von Daimler produzieren, wie viele Autos pro Jahr von Toyota, oder vergleicht man das miteinander. Wirtschaftlichkeit ist, wenn man Output und Input mit den Verkaufspreisen und Einkaufspreisen multipliziert, das Halbe, man sagt ja manchmal auch, das Halbe ist unwirtschaftlich. Wenn ich zum Beispiel, Sie sind zuständig bei einer Stadt in Hörde, die stellen fest, wir haben neulich gelesen, in Italien bekam ein Rentner eine Zahlungsaufforderung, er hat zu viel Rente bekommen, ein Cent. Und er bekam den Brief nach Hause, er soll den Cent gefälligst zurückzahlen, den er zu viel bekommen hat. Ist dieses Einhalbeverfahren für den einen Cent wirtschaftlich? Also ein Cent ist der Output, und was haben wir dafür eingesetzt? Porto, Brief, konvertieren, Briefmarke und so weiter. Ist das wirtschaftlich? Eher nicht, richtig. Also wenn man jetzt den Faktor Einsatz, sprich Mitarbeiter, sprich Kuvert, Befeuchten des Kuverts, die Zahlenaufforderung per PC schreiben lassen, einkonvertiert, und dann müssen wir doch überwachen, ob den 1 Cent wirklich eingeht. Also vergessen wir lieber, oder? Den Cent. Lohn ist unwirtschaftlich, den Cent per Inkassoverfahren oder Einkreideverfahren beeinflussen. Ja, dann haben wir die EK-Rentabilität, Gewinn zur EK. Also das, was in Gewinn- und Verlustrechnungspunkten ausgewiesen wird, im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital, da gibt es einen Begriff, den machen wir noch bei Finanzierung, den Leverage-Effekt. Leverage oder Leverage heißt ganz einfach, ich kann die EK-Rentabilität steigern, je mehr Fremdkapital ich einsetze. Voraussetzung, ich zahle weniger Zinsen auf meine Kredite, als das, was ich damit erwirtschafte. Also wichtig ist die Gesamtkapitalrentabilität. Nehmen wir mal an, der Fremdkapitalzins ist 8%, die Gesamtkapitalrentabilität 12%, ja, dann ist die Gesamtkapitalrentabilität höher und ich kann damit meine EK-Rentabilität steigern, je niedriger das Eigenkapitaleinsatz ist. Das geht natürlich nur bis zu gewissen Größe, denn irgendwann werden die Kreditgeber nervös. Die sagen, die wollen auch heute, die Banken wollen heute 20-30% EK-Quote bei den verarbeitenden Betrieben. Bei 10% EK wäre wahrscheinlich die Eigenkapitalrentabilität wenig besser. Aber das sind die Banken dann natürlich. EK-Rentabilität, also Gewinn zu EK. Gesamtkapitalrentabilität ist Gewinn plus Fremdkapitalzins. Dann muss ich aus der Gewinn- und Verlustrechnung, muss ich den Kreditzins, den Finanzierungs- Finanzierungsaufwand muss ich aufnehmen und dazu rechnen im Gewinn und im Verhältnis zum Gesamtkapital. Da kann ich ermitteln, wie viel hat mein gesamtes eingesetztes Kapital erwirtschaftet. Das heißt ja nicht nur den Gewinn erwirtschaftet, sondern auch die gezahlten Zinsen. Im Gewinn sind fehlen aber die gezahlten Zinsen. Ja, und dann haben wir noch die Umsatzrentabilität, das sind ganz wichtige Kennziffer. Was bringt mir der Umsatz? Was bleibt davon hängen? Bei Opel 2008 gab es ein negatives Umsatzrentabilität. Opel hat bei jedem Auto 1.000 Euro draufgezahlt. Und das Durchschnittsrendite im Automobilhandel ist minus 0,5 gewesen, so durchschnittlich. Und der Freund, der hat ein Autohaus und der hat eine Umsatzrentabilität von 8. Wie hat er das geschafft? So ein Angebot, falsch. Was meint sie? Durchschnittlich 1,5% und er schafft 8. Was meint sie? Wie? Ja, nicht nur Opel, eine andere Marke, eine dritte Marke. Ich sage jetzt nicht welche, also Audi, BMW oder Daimler, egal welche. Was glauben Sie? Nee, das ist ganz einfach. Vor ein paar Jahren hat er den ganzen Neuwagenhandel und den Gebrauchtwagenhandel an die Werksniederlassung des Premiumherstellers abgegeben. Was hat er jetzt auf seinem Hof? Jetzt hat er jede Menge Gebrauchtwagen und er hat jede Menge Neuwagen und er hat die Mitarbeiter im Verkauf, sagen wir mal 10 Stück, sind nicht mehr auf seiner Lohnliste. Die Fahrzeuge sind nicht mehr sein Kapitalbedarf, er muss dafür keine Kredite aufnehmen. Was hat er also weniger? Kapitalbedarf. Und haben Sie ein Auto schon gekauft? Also was ist das erste Wort, wenn Sie zum Händler gehen oder Verkäufer, was haben Sie? Rabatt. Was bleibt denn hängen? Was bleibt bei dem Autohandel hängen? Fast nichts. Die müssen die Mitarbeiter bezahlen, die müssen den Fuhrpark bezahlen. Die werden langsam nervös, wenn ich hochgebe. Die Autos stehen 3 Monate da, rechnen Sie mal ein Auto, 50.000 Euro. Da stehen 3 Monate da zum Zinssatz von 8%. Das müssen wir auch nicht erwirtschaften. Also, der verdient am Öl, an den Reifen, am Kundendienst, an den Reparaturen. Und da kann man gut verdienen, 8% Umsatzrendite. Wenn immer die blöden Banker kommen, dann sind die immer ganz perplex, wenn er ihnen sagt, 8%, wie schaffen sie das? Und das sind immer ganz beeindruckt, wenn durchschnittlich Rendite 1,5% in seiner Marke. Ganz einfach, bei den ganzen Handelbereich liegt mehr bei sich. Und der Handel ist ja kapitalintensiv. Bringen Sie auf 100 Autos, Neuwagen, mal 50.000, was das für Kapitalbedarf ist. Und die Zinsen darauf müssen Sie auch erwirtschaften. Und dann kommt er hier und sagt, Rabatt, 18%, 19%, 20% und so weiter. Da verdient man nicht mehr viel und das hat er nicht mehr. Und er hat 8% Umsatzrendite. Immer hat er gut vorausgedacht. Er hat vor Jahren schon gemerkt, in welche Richtung. Also wie selbstmörderisch der Handel ist, und das Handeln wird ja noch selbstmörderischer, wodurch, durch welchen Vertriebsweg, durch Internet wird er noch schlimmer. Man verdient da teilweise nicht mehr viel, also er macht nur noch Kundendienst und so weiter. Ersatzteile, Öl kann er sehr gut verdienen, also Umsatzrentabilität. Und ich habe Ihnen erzählt, Handel, Umsatzrentabilität 1,5-2%, und das ist schon gut. Porsche 12%, VW verdient 6%. Also wenn man Porsche fährt, ist man bereit, mehr dafür zu bezahlen. Zum Beispiel habe ich ja gebracht als Beispiel in Dresden, der Phaeton, also ein schönes Auto. Nach 3 Jahren kriegst du was hinterhergeschmissen. Tolles Auto, hat bloß vorne das blöde Zeichen, VW. Bei VW Touareg, die Technik ist fast identisch mit der Porsche Cayenne. Aber beim Porsche bin ich bereit, für das gleiche Projekt mehr zu zahlen. Also verdient Porsche mehr an dem Umsatz als VW. Ganz einfach. Und deshalb versuchen auch die Hersteller, von irgendwelchen Produkten ihre Produkte in Hochpreisschiene zu bringen, hochwertig Markenbewusstsein, ein Marken-Image aufzubauen, um damit auch höhere Preise durchsetzen zu können. Und dann kann ich Umsatzrendabilität steigern. Weil wer von Ihnen macht Sportmanagement, meldet sich für keinen. Ist das Gleiche. Obwohl, so weit hin, bin zu lästig. Warum sind Sie bereit, bei FC Bayern mal wegen 200 Euro zahlen für die Karte? Und hier bei Red Bull, was kostet da eine Karte? Klingt ein Geschenk fast, oder? Wie viel? War nicht zu günstig? Wie viel? 8 Euro geschenkt. Also, oder Dortmund beispielsweise, der FC Bayern ist dann bereit, halt für eine Karte mehr zu bezahlen. Dass du auch noch, gibt es noch diese Geldkarte, sage ich noch für Bratwurst, die man sich nicht voll einlöst. Also, die haben schon Tricks drauf, wie sie sozusagen mehr aus ihrem Umsatz pro Besucher herausgeben können, als ein kleinerer Verein. So, Wirtschaftsüberblick über, sagen wir mal, so eine Art Volkswirtschaft. Sagen wir mal, den Staat, der müsste einfach viel größer gemacht werden. Da haben wir nicht nur die Bundespolitik in Berlin, da haben wir die Bundesländer, da haben wir die Städte, Kommunen, Landkreise und da hängen auch viele Institutionen dran, Organisationen, staatsnahe Betriebe, beispielsweise wie die Leipziger Verkehrsbetriebe oder KWL, Kommunales Wasser Leipzig. Dann haben wir jede Menge Privathaushalte. Sind Sie alleine? Ist ein Single? Auch verheiratet? Double Income, no Kids? Heißt, bloß 2 Verdiener, keine Kinder? Also, wie gesagt, also verschiedenste Arten. Sie sind doch ein Junge. Ich bin ein Senior, also nach Alter kann man auch einteilen. Also verschiedenste Arten von Privathaushalten. Dann haben wir Betriebe, Unternehmen sozusagen, die Leistung erstellen, also für den Staat, für andere Betriebe oder auch für Haushalte. Und am Wirtschaftsanteil haben wir die Privathaushalte, Eigenbedarfdeckung. Na, was für einen Bedarf haben Sie? Wir, heute Abend noch einen Zirkenpilz. Nicht, was? Das macht Sport, Fitnessstudio, Liegestützen? Mach mal. Alleine. Ja, gut. Also, er hat Bedarf als Sport. Wollen wir noch was essen? Trinken? Ein Eis? Cola? Na gut, wenn man keinen Sport macht, trinken wir keinen Cola. Also, sein Bedarf. Wir sind bei Ihnen. Der Bedarf heute. Pizza essen? Ja, überlegt. Ganz einfach der Bedarf. Der Bedarf kann ganz unterschiedlich sein. Je nach Tageszeit, je nach Mensch, je nach Familienstand und so weiter. Eigenbedarfdeckung. Wollen wir? Haben Sie in den Apartmentwohnungen WG? Gut, dann auch ein Bedarf, nämlich möchte er schlafen in seinem Bett, er möchte auch ruhig haben, warm auch, oder? Jetzt? Gut. Also das ist ein Grundbedürfnis. Das hatten wir letztes Mal. Existenzbedürfnisse, Grundbedürfnisse und so fort. Dann haben wir die Betriebe. Die Betriebe kennen keinen Bedarf. Ob das der Pizza-Fahrdienst ist, ob das Taxibetrieb ist, oder ein Unternehmen, das irgendwas herstellt, eine Waschmaschine, die woanders zusammengebaut wird, ist also fremde Bedarfsdeckung. Bei Unternehmen, bei Betrieben unterscheidet man erwerbswirtschaftlich, also die wollen man damit der Leistung abgeben gegen Geld. Die wollen davon leben. Der Einzelnehmer will von seiner Tätigkeit leben. Ein Unternehmer, der eine GmbH selbst führt und will auch von einem Gewinn leben, denn er braucht ja auch für sich und seine Familie Geld, das nimmt er dann, Privateinnahmen. Ja, dann haben wir noch öffentliche Institutionen, zum Beispiel heiratet. Also wenn er heiratet, dann muss er aufs Standesamt gehen, die verlangen mal 20 Euro oder sowas für die Gebühren. Also nicht erwerbswirtschaftliche Institutionen, öffentliche Hand. Inzwischen ist es so, dass die Polizei heutzutage für alles Mögliche etwas berechnet. Wenn jemand die Polizei hinkommt, kostet es 50 Euro, bei Polizisten kommt 100 Euro. Feuerwehr, verfasst wie in den USA, müssen wir nicht operiert, dann kommen die Kreditkarte. Also öffentliche Institutionen gehen heute tendenziell dahin, für alles Mögliche, was früher ohne Entgelt geleistet worden ist, heute etwas zu verlangen. Wie gesagt, ich habe immer gelesen bei Polizeieinsätzen, also wenn da, gucken Sie Facebook. Also das macht uns ja keine Ahnung, Facebook, mit 3000 Leuten, nein, sieht übel aus, 500 Polizisten im Einsatz, das ist eine sachliche Rechnung, die Sie da kriegen. Also nicht nur, dass da alles verwüstet ist, aber die Polizei berechnet Ihnen auch noch was. Ja, dann haben wir die Wirtschaftswissenschaften, dann haben wir die VWL, das ist so ein makroökonomisch, geht von oben nach die Perspektive, Privathaushalte, Unternehmen, Staat, Ausland, ein wichtiger Punkt. Wie zum Beispiel verläuft die Konjunktur in Italien, wie verläuft in Spanien, ist das Wachstum weiterhin negativ, zum Beispiel Verbraucher in Griechenland, ja, wenn die nicht mehr so viel bekommen, staatliche Leistungen beispielsweise, dann können sie auch nicht so viel ausgeben und dann wird der Verbrauch natürlich auch zurückgehen. Das heißt negatives Wachstum. Man schätzt dann, Volkswirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist die Konsumneigung der Privathaushalte? Wie ist die Investitionsneigung der Unternehmen? Wie ist die Ausgabefreundlichkeit des Staates, wenn zum Beispiel Privathaushalte sind, zum Beispiel USA, viele Privathaushalte sind überschuldet aus der Zeit bis 2007. Heute verfolgen wir das Ziel des Deleveraging. Deleveraging heißt entschulden. Das heißt, sie auf ihren Konsum geben sie immer so viel aus. Sie entschulden sich, die zahlen die Kreditkartenkredite zurück, die zahlen ihre Häuslerfinanzkredite zurück, wenn sie schon ausgezogen sind. Also, ja, und der Staat, der versucht, den Ausgabeeindruck bei Unternehmen und Privathaushalten zu kompensieren, indem er mehr gibt, und dann haben wir den Herrn Keynes. Das heißt, der Staat tritt er hier auf als Nachfrager. Denken Sie mal, was für ein Auto haben Sie 2009 gekauft? Ein kleines mittels Abwrackprämie. Also hat der Staat versucht, den, sozusagen die Wirtschaft anzureizen, dass jetzt Autos mehr gekauft werden und auch mehr verkauft, mehr produziert werden. Und die ganzen Zulieferszenen und die ganzen Handelsszenen, damit auch die Steuereinnahmen steigen auch. Ich glaube eher, haben viele Leute Autos verkauft wegen der Abwrackprämie. Da war die Abwrackprämie niedriger als der Gebrauchtwagenwert des Autos. Aber die haben immer nur die Abwrackprämie im Auto. gehabt. Und ich habe ihm ja schon gesagt, wenn ich hier zu groß ist, dann setzt sich das Denken aus. Also Staaten, ja, und das Ausland ebenfalls. Deutschland ist sehr exportlastig. Das ist also wichtig, wie ist die Nachfrage in wichtigen Ländern, in den EU-Ländern, aber auch in den BRICS-Staaten. BRICS-Staaten haben 2009 der Bundesrepublik geholfen, aus der Krise rauszukommen. Deutschland war 1999, 2000, ist das allgemein, ist in Deutschland gelacht worden. Deutschland war der Kante nach Europa. Die Deutschen haben das verpasst. Und zwar die ganze Internetszene, war noch Anhänger sozusagen, orientiert auf die Wirtschaft nach dem Motto Brick und Mortar. Ziegelstein und Böbel. Das hat große Vorteile. Die Industrie hat einen Anteil von 25% in Deutschland in der Bruttowertschöpfung und industrienahe Dienstleistungen 10%, haben wir 35%. Inzwischen, die USA haben gesagt, die Zukunft liegt in Dienstleistungen. Heute will Obama wieder Reindustrialisierung. Spanien will reindustrialisieren. In England hat das Finanzcenter London einen übermächtigen Anteil der englischen Volkswirtschaft, die wollen auch wieder reindustrialisieren. Und das ist noch der große Vorteil. Deutschland macht was anderes, macht den Strom. Warum könnte in den USA die Reindustrialisierung klappen? Manche. Preisgünstiges Gas. Mittels Fracking nennt sich das. Also Schiefergas. Ob es gelingt und ob es umweltfreundlich ist, ist eine andere Frage. Aber und in Deutschland gibt es Warnungen, wenn die Energie immer teurer wird, kann sein, dass da manche Betriebe wie Aluminium schmelzen, dann mal schnell woanders hingehen. Ja, Ausland, wie gesagt, BRICS-Staaten, wer versteht, weiß, was unter BRICS versteht. Denn die wachsenden Schwellenstaaten, und besser gesagt, man muss an den Emerging Markets, das sind verschiedene Begriffe, Wachstum aufstehende Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die hatten ein großes Wachstum in den letzten Jahren. Brasilien ist ein bisschen zurückgegangen. Indien ist auch stark zurückgegangen. Hat der indische Wissenschaftlerin vor kurzem ein Interview gegeben, haben wir gemerkt, wir wollten die Industrie vielleicht überspringen, das Industriezeitalter, und haben gedacht, die Zukunft liegt im Internet. EDV, denken Sie, SAP hat ja auch Forschungseinrichtungen in Indien. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitsplätze dort in dem Bereich EDV. USA Callcenter, wenn er angerufen wird, sitzt das Callcenter in Indien, aber nicht in Arizona oder sonst wo. Aber dann hat die Ministerin gesagt, und das machen wir mit 500 Millionen anderen Ländern, die Arbeitsplätze suchen. Wir müssen Industrie aufbauen. Also Industrie ist heute wieder etwas Lobenswertes. Vor ein paar Jahren hat man in Deutschland das Industrie negativ eingestuft. Da hat man sich befasst mit den Technologien, vor allem mit Abschätzung. Also negativ, in Zukunft liegt in der Liste. Inzwischen hat man gemerkt, das stimmt so nicht. Ja, gesamtwirtschaftliche, makroökonomische Analyse ist ein wichtiger Punkt. Wie sieht es aus, zum Beispiel in China? Hohes Wachstum. Also kaum ist das Quartal zu Ende, reichen die wirklich in der Statistik die Wachstumsziffern, die die Politik angestrebt hat. Toll, oder? Glauben Sie das? Ja, wenn die sagen, die Politik sagt, wir wollen 7,5% und nach einem Vierteljahr kommt man wirklich raus, nach 2 Wochen, wenn das Quartal zu Ende ist, 7,5%. Punktlandung, oder? Wie machen die das? Ist das Planwirtschaft? Oder? Was meinen Sie? Ich glaube, das sagt nicht. Und ein großer Teil des Wachstums, auch in Indien, in China ist Immobilienwirtschaft geparkt. Da werden Städte gebaut, die leer stehen, Hochhäuser gebaut, die leer stehen. Es wird viel Baustahl verwendet beispielsweise. Ich habe da langsam Bauchschmerzen. Ja, das ist makroökonomisch. Ja, was ist in Brasilien, was hat sich da getan? Vor kurzem gab es so Fußballspiele, oder? So, Konföderiertenklub oder irgend sowas. Was gab es da noch? Ist ja noch Fußball. super allergisch, oder? Na doch, was gab es noch, Leute? Was gab es noch? Jedes Mal in Katar, wo es immer so heiß ist, ja. Was war denn, was ging denn aber noch? Was gab es noch in Brasilien? Volksaufstand ist ein bisschen zu groß. Es gab immer Unruhen, gerade beim Fußballspiel. Versteht ihr das? Die sind so fußballerisch, oder geht auf die Straße, demonstrieren gegen Korruption und überteuerte schlechte Infrastruktur und schlechte Preise. Versteht ihr das? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Wie sieht es aus mit der Türkei? Die Türkei hat auch riesen Wachstum, hohe Wachstumsziffern. Haben aber ein anderes Finanzdefizit und plötzlich machen die auch Ärger wegen vom blöden Fall. Manchmal muss man hinter den Touristen ein bisschen gucken und da steckt auch ein bisschen, das sind so Zeichen für, wenn Bevölkerungsschichten sind in der Politik, dass es doch nicht so läuft, wie eigentlich die Zahlen so einem vorgaukeln. So, Betriebswirtschaft, Lehre ist das Erkenntnisobjekt der Betrieb. Also, wie geht es den Unternehmen? 2003 gab es, glaube ich, 40.000 Insolvenzen von Unternehmen. Die Zahlen sind stark gesunken. Das heißt, es gibt welche Unternehmen fallen ein, die in den letzten Jahren in Krise waren oder jetzt schon in Krise sind? Schlecker, richtig. Rechtsform Einzelnehmer. Einzelnehmer ist blöd. Mit der Rechtsform hat er gewählt, damit er nicht zu viele Informationen geben muss, aber er haftet im gesamten Privatvermögen. Porsche Cayenne ist weg. Man sieht es, weg. Alles weg. Hat aber rechtzeitig Vermögen übertragen auf Familienmitglieder. Was fällt dir noch ein? Solarbranche, also jede Menge Solarbranche, richtig. Der Preiswettbewerb dürfte da ziemlich hart sein, also im Solarbereich, hoher Preiskampf, chinesische Lieferanten. Sie könnten, glaube ich, was man gelesen hat, der chinesische Produktionskapazität könnte den Bedarf auf der Erde zweimal decken. Also irgendwann ein bisschen zu viel Produktionskapazität. Richtig, Karstadt-Welle, auch ThyssenKrupp, DAX-Wert, hat immense Schwierigkeiten, hat zu viel investiert in Brasilien und in den USA. Und die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen, so ähnlich wie in Berlin zum Hafen. Von gleichen Gründen dort. Das sind so ökonomische Fehler, häufig auf Einzelbetriebebene. Das sind Managementfehler, Fehlentscheidungen, die dann häufig erst Jahre später sich auswirken. So, das war jetzt auf den Betrieb. Jetzt betrieblicher Wertschöpfungsfluss, der Input. Betriebsmittel, Werkstoffe, Arbeit, da haben wir einen Faktoreinsatz in Gutenberg, wenn Sie den merken, das frage ich immer wieder. 50er Jahre, beim Prof in Köln, der hat das erste Denkmodell erstellt von den Einsatzfaktoren. Produktionsfaktoren oder Einsatzfaktoren bezogen auf den Industriebetrieb. Dann haben wir Betriebsmittel, Werkstoffe, hohe Betriebsstoffe, häufig noch erste und zweite Wirtschaftsstufe, also Rohstoffgewinnung und Verarbeitungsgewerbe. Dienstleistungen gab es damals nur ganz wenig, das hören sogar schon. Aber nicht in dem Umfang wie heute. Werkstoffe, hohe Betriebsstoffe, also die noch wenig verarbeitet sind. Heute geht die Tendenz dahin, viel mehr Teile fertig gestaltet und fertig Produkte sich zuliefern zu lassen. Also, das heißt Verringerung der Fertigungstiefe. Ich bekomme viel mehr Teile zugeliefert und es gibt Unternehmen, die produzieren für den Massenmarkt nichts mehr. Sie hat in der Schule hochwertige gefertigt. In Indonesien. Adidas macht noch seine Musterschuhe und macht noch Schuhe für zum Beispiel Frauen oder Regen, also für Profisportler oder für Hochleistungsläufer oder sonst was. Aber ansonsten für den breiten Markt lässt Adidas fertigen und zwar nicht ein eigenes Unternehmen, sondern ein Auftrag, wenn sie dann Auftragsfertigung unternommen werden. Dann dort, wo es preisgünstig ist, wo lässt zum Beispiel Kick fertigen? Das hier ist, merke ich hier, eindeutig Kick. Wo kommt das her? Was war das denn schlecht? Aufgrund der niedrigen Lohnkosten und den Umweltschutzvorschriften, Unternehmen, gewinnfreundliche Arbeitsbedingungen und so weiter. Also, das Input-Faktor, einen Faktor, dann die Kombination dieser Faktoren, und dann haben wir den Output. Das sind die hergestellten Gegenstände und auch Dienstleistungen für fremde Nachfrage. Beispielsweise die signalen Dienstleistungen. Wenn Sie da fahren vom anders gesagt, das Unternehmen DIS, wer kann von diesem was an den Abteilen? DIS. Das Niederlande ist in der Nähe vom Bahnhof am Ring. Wer hat schon das Namen vom Straßenbahnamt erkennt, DIS? Noch nicht? Deutsche Industrieservice. Was machen die? Also wenn am Freitag um 15 Uhr der letzte Mitarbeiter an der Maschine, die 1,5 Millionen gekostet hat, seine Arbeitszeit beendet, kommt der Studi für 8 Euro die Stunde, angestellt bei DES und putzt die Maschine. Warum sollte der Arbeiter, der in der Stunde 20 Euro verdient, jetzt die Maschine putzen? Das macht man lieber jemanden, der sozusagen im signalen Dienstleistungsgewerbe tätig ist. Also das sind signale Dienstleistungen, Kundendienstersatzteile, Beförderung der Maschinen und so weiter. Also das ist der Faktorertrag. Ja, dann haben wir Wirtschaftseinheiten, also wie sieht es aus in einer Volkswirtschaft? Und da kann man gut das erklären mit den USA. Wir haben hier einmal links die Betriebe. Die Betriebe beschäftigen Mitarbeiter und zahlen denen Arbeitseinkommen. Wo werden eigentlich die höchsten Arbeitseinkommen gezahlt? In der Industrie. Wo werden niedrige Arbeitseinkommen bezahlt? Dienstleistungen, Bankjobs und Kontaktjobs. Die Haushalte geben ihre Arbeitsleistung ab, sozusagen der Mann früher oder heute Mann und Frau, beide berufstätig, geben ihre Arbeitsleistung ab an den Betrieb und bekommen dafür ein Arbeitseinkommen. Also die Haushalte geben ihre Arbeitsleistung ab, ihr Können, ihre Zeit, die sie einsetzen, ihre Fähigkeiten, ihre Motivation und so. Ja, und die Betriebe, die produzieren etwas. Das produzieren Güter, das ist für Güterstrom. Und die Haushalte verwenden das Arbeitseinkommen, um von den Betrieben etwas zu kaufen. Das ist so ein volkswirtschaftliches Modell. Prima! Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lagern wir die hochverdienten Arbeitsplätze aus nach Asien, in die Werkbank China. Ich habe das schönste Modell, das ich nächste Woche mitbringen, übernächste Woche mitbringen, so eine Folie. Bleibt China oder Indien? Ja, welche Arbeitsplätze bleiben dann übrig? Die Mac-Jobs. Also das Lied zieht sich zurück aus USA. Ja, wie kriegen jetzt die Leute, die Haushalte, ihr Geld? 70% US-Volkswirtschaft ist Konsum. Woher kriegen die Geld, um was aufzugeben? Denn wenn der Konsum nicht läuft, läuft die ganze US-Volkswirtschaft nicht. Richtig, sie nehmen Kredite auf. Und das mit Kreditkartenkredite und der beste Hebel war Aufstockkredite. Sie hat ein Haus gekauft, 300.000 Euro, 100% Finanzierung, denn Häuser in den USA gehen nur in eine Richtung, wertmäßig die Steigerung. Und das Haus ist nächstes Jahr wert 300.000. Von einem Brief von der Bank, wie heißt es? Julia, liebe Julia, dein Haus ist 300.000 wert, möchtest du nicht den Kredit zurückzahlen und erneut aufnehmen für 300.000? Das Haus ist ja 300.000 wert. Also, dann zahlen wir alles zurück. Das nennt sich Aufstockkredit. Was machen wir mit den 100.000? Was? Geben Sie es einfach aus. Wir werden jetzt nicht den Schiff lesen, die Schiff stecken, sondern sich was kaufen Sie. Neue Küche. 50.000 und einen Mercedes, oder? Gut, nächstes Jahr steigt das Haus auf 350.000. Kommt wieder ein Krieg. Liebe Julia, möchtest du nicht deinen Gereitkredit über 300.000 zurückzahlen und einen neuen aufnehmen über 350.000? Dann was machen wir mit 50.000? Tanz einmal, was wünschen Sie sich? Boah, mit große Kleiderschrank. Also, sie kauft die Kleidung für 1000 Euro. Denken Sie, da kommt wieder mit mir von der Bank. Wollen Sie nicht den Kredit? Das Haus ist jetzt 400.000 wert. Wollen Sie nicht den alten Kredit aufnehmen und zurückzahlen und den neuen Kredit 400.000 können Sie den alten zurückzahlen und haben 50.000. Was macht Julia mit den 50.000? Also Kleidung haben wir schon, Küche haben wir schon, neues Auto haben wir auch schon. Was macht man jetzt? Nochmal ein neues Auto. Wow. Das sind die Aufstockkredite mittels USA. Und so ging die Volkswirtschaft der USA in 2007, 2008. Das heißt, mittels Kreditkarten und mittels Hypothekarkredit, Aufstockkredite, vielleicht zu 100%, denn es ist ja ganz risikolos. Die Immobilien gehen nur in eine Richtung. Die steigen nur, oder? Wird die auch mal fallen? Nie. Ja, bis 2007. Da sind sie danach gefallen. Das war die ganze US-Volkswirtschaft. Und diese Kredite wurden verbrieft, Anleihen und weltweit verkauft. So ähnlich, als wenn jemand Krebs hat und der Streut fremdlich Metastasien. So ähnlich war es auch mit den verbrieften Immobilienkrediten in den USA. Die wurden weltweit verteilt. Die hatten alle ihre Probleme. Sachsen-LB gibt auch nicht mehr. West-LB ist auch schon zu. HSH-Nordbank hat geröckelt. Bayerische Landesbank wach. Über 10 Milliarden schon Verlust mit dem Mist. Wir haben nicht nur Immobilienkredite gekauft, auch Ständenkredite und so weiter. Ja, da haben die USA einen cleveren Zug gefunden, mittels Kredit, weil England ebenfalls, die hatten auch eine Immobilienblase, haben sie ihre Volkswirtschaft im Laufen gebracht, von Zug auf Kredit. Geht das auf Dauer gut? Bestimmt nicht, richtig, das war's. 2007, 2008 ist es geplatzt und an den Folgen leiden eigentlich heute noch an sozusagen dieser Schuldenfalle der Bewegung. Denn das ist noch nicht vorbei. Ja, das war das US-Modell und deshalb will der Herr Obama auch wieder in den USA mit der Volkswirtschaft weniger auf Service und Mac-Shops, sondern Industrie, richtig. Und es gehen auch viele Betriebe wieder zurück in die USA, weil die Lohnkosten gesunken sind. Ich habe auch geringere Transportkosten, also zwischen dem Pazifik überquert und so weiter. Energiekosten sind günstig und ich habe wesentlich kürzere Belieferungszeiten. Ja, irgendwann sind wir zu viele Produktionskapazität. Mal gucken, wen es dann erwischt. Ja, das ist sozusagen das Modell der USA. Das ging nicht ewig gut. Ich sozusagen, es hat geklappt bis 2007 und irgendwann ist halt nicht ein Privathaushalt überschuldet und eventuell ist auch mal ein Staat überschuldet. Was macht man, wenn ein Staat überschuldet ist? Zugleich mit Werbeschnitt oder sonst was. Ja, was beschreiben Sie das hier? Also wenn Sie das mal so bedacht ein bisschen mit den USA-Beispielen, kann man gut erklären, wenn die Mac-Shops da sind, die gut verdienenden Arbeitsplätze in der Industrie sind längst weg. Und die Lohnsteigerungen seit 20 Jahren in den USA waren bei, was meinen Sie, im Vergleich zu 20 Jahren, null. Also mehr haben die Leute auch nicht verdient. Lohnsteigerungen waren sozusagen ein Fremdwort. Die gut verdienenden Jobs sind weg gewesen. Welche große Stadt in den USA, diesmal früher, war französisch, Detroit, hat vor kurzem Insolvenz angemeldet und die Commerzbank war mit 400 Millionen dabei. Wie? Schienbeutel, richtig? Die Commerzbank hat 400 Millionen verdient an Schienbeutel. Das kann ich auch vergessen. Detroit, das sind noch die Big Three in Detroit, oder? Die Big Three, die großen drei. GM, ja. Ford. Chrysler. Die Big Three. Tun wir die Big Three? Nach dem Motto, wir müssen das finden, die großen drei. Ja, jetzt die Wertschöpfung. Begriff Wertschöpfung ist ein alter Begriff, hat aber nie jemand so richtig erklärt. Da findet man manchmal so Aussagen von Beratern. Konzentration, Konzentration gestellt. Fokus, Fokussierung geht viel besser. Fokussierung auf den Kern der Wertschöpfungskette. Was ist der Kern der Wertschöpfungskette von Apple? Habt ihr einen blöden Smartphone? Nö. Doch nee, für Sie. Und die an. Was ist der Kern der Wertschöpfungskette von Apfel? Also, was ist der Kern? Ja, was ist der Kern der Wertschöpfungskette? Richtig, F&D oder Deutschland Development, richtig, Innovation, sehr gutes Wort, Innovation. Entwickeln neue Modelle, sodass die Leute bereit sind, viel Geld zu bezahlen, damit sie möglichst als einer der Ersten, ich stelle sie schon 2 Tage vorher an, ein neues bekommen. Das ist der ganze Vorlesen, Apple fertig. Ja, und günstig ist, Foxconn, taiwanesisches Unternehmen, lässt in China fertigen, weil die Löhne günstig sind und wahrscheinlich diese Art von Produktionskapazität in vielen Ländern nicht mehr gibt. Also China, die Werkbank der Welt, Hersteller kosten günstig von diesen elektrotechnischen Produkten und die ganze, und was macht Apple noch? Nicht nur Innovation, sondern auch Marketing, Vertrieb, Entwicklung von Apps und so weiter. Also der Kern der Wertschöpfungskette bei Apple, das ist nicht die Fertigung, Herstellung von diesem Zeug, sondern Innovation, Aufdenken von neuen Geräten, danke. Aufdenken von Anwendungsmöglichkeiten, das ist der Kern der Wertschöpfungskette. Und das ist so ein Beraterspruch, fokussieren auf den Kern der Wertschöpfungskette. Vielleicht ist doch die Produktion auch im Kern. Welches Unternehmen in den USA hat jetzt Fertigungskapazität gekauft? Woher haben sie nur jetzt Software gemacht? Yahoo, weiß ich nicht. Microsoft hat Nokia gekauft. Damit haben sie auch Fertigungskapazität. Wie gesagt, Kern der Wertschöpfungskette, Wertschöpfung heißt ganz einfach, ich habe Vorleistungen und ich habe jetzt die geleisteten Produkte, mal den Verkaufspreis und die Differenz ist die Wertschöpfung. Das ist sozusagen der Wert, den ein Unternehmen erzeugt hat durch seine Tätigkeit. Also, die Wertschöpfung ist das, was sozusagen das Unternehmen erstellt an dem Produkt. Meinetwegen Vertrieb, Marke, Markenimage, Entwicklung neuer Verwendungsmöglichkeiten, Entwicklung neuer Produkte. Und dann muss ich abziehen die Vorleistungen. Und die Vorleistungen für Apple sind hoch, weil dieses Ding ja produziert wird, voll von Foxconn. Ansonsten wären die Vorleistungen niedriger. Nehmen wir mal an, Vorleistungen wären 30%, dann würde 30% der Produkte würden von Lieferanten kommen. Und es würde dann auch zusammengebaut und manche Produkte werden auch von einem Teil heilen und werden von dem Unternehmen selbst erstellt. Ja, und die Wertschöpfung, die wird verteilt. Die wird verteilt an die Mitarbeiter, Löhne, öffentliche Steuern, Abgaben, die Fremdkapitalgeber bekommen die Zinsen auf die eingesetzten Kredite, die Eigenkapitalgeber bekommen eine Gewinnbeteiligung, Dividende bei Aktien oder bei GmbH, die GmbH-Ausschüttung. Und dass das nicht verteilt wird, bleibt Unternehmen, die immer noch in der Finanzierung, wenn sich entwickeln, bleiben, gewinnt die Finanzierung. Das bleibt das Unternehmen, also der Gewinn, der nicht abschließt an den Fiskus, an die Mitarbeiter, an den Eigenkapitalgeber oder an den Fremdkapitalgeber, bleibt das Unternehmen Begriff Gewinnreservierung. Eine Art der Finanzierung, kommen wir noch. Ja, die Wertschöpfung ist sozusagen das, was das Unternehmen erstellt. Nehmen wir an, haben Sie Waschmaschinen zu Hause? Meine hat meine Frau mitgenommen. Ich habe sie bezahlt, und sie hat sie, aber ich habe sie den Trockner hat sie mir gelassen. Das war eine Miele. Miele ist heute teuer. Miele produziert die Maschine. Und viele Teile der Maschine werden zugeliefert. Miele macht die Konfiguration, Miele macht neue Geräte. Statt Wäschetrockner haben wir heute was, um dieses gewaschene Zeug zu trocknen. Gibt es was Neues damit dann? Kondenstrockner ist doch alt, oder? Das gibt doch was Besseres. Wie? Was? Beides in einem? Herren guten Trocken. Ich war auch neu, das ist immer spannend teurer, aber es soll besser sein als der Kondenstrockner. Also die entwickeln neue Produkte, neues Design, umweltfreundlicher, geringerer Energieverbrauch, weniger Wassereinsatz und so weiter. Und das ist die Entwicklung, auch die Bewerbung, in Not auch als Kundendienst, Ersatzleiter und so weiter. Und das ist die Gesamtleistung und ein Teil dieser Gesamtleistung kommt von Zulieferern. Vorleistung ist das. Als Beispiel Fertigungsgiebel Trabi war 90%, Fertigungsgiebel Toyota 10%. Also Toyota hat nur 10% selbst gemacht an dem Auto, 90% wurden zugeliefert von Zulieferern. Bei Trabi war es anders. Vergleichbar sind ein Bentley von VW, wenn die Haciendas in Argentinien, auf denen die Rindviecher dann herumgraben, der Feld, man der Leder man braucht für die Sitze im Bentley, wenn die sozusagen, wenn diese Rente von Haciendas von VW, Eigentum von VW werden. Und die Schlachtereien wird auch von VW gehören. In dem Fall werden die Fertigungsgiebe niedriger. Aber es gibt Herstellungsbetriebe, die das Leder verarbeiten, die Rinder züchten, die schlachten und denen die Haut abnehmen und gerne verkehren und so weiter. Das sind Vorleistungen. Ja, das war jetzt Wertschöpfung, sozusagen der Teil der Wertschöpfung, der vom Unternehmen erstellt wird und im Unternehmen bleibt. Bei Apple geht es gut. Warum? Der größte Teil der Wertschöpfung bleibt bei Apple. Die Löhne in China sind günstig, die Arbeitsbedingungen sind auch günstig. Also der größte Teil der Wertschöpfung von der Verwendungsseite geht an den Inkagebern. Deshalb war mal das zeitweise das wertvollste Unternehmen, da war mal Apple. Niedrigster Kurs war mal 1 Euro und der höchste Kurs war so 6 oder 7 Euro. Weil der Gewinn durch die kostengünstige Fertigung in China und die haben sich nicht belastet mit der Produktion, ist dann natürlich sehr hoch gewesen. Nur, wenn ich andere Unternehmen mit der Produktion befasse, was lernen die damit? Ja, die lernen, wie ich das produziere. Es gibt ein paar chinesische Konkurrenten jetzt, zum Beispiel die Samsung, Südkorea, HTC, glaube ich, Taiwan, Bing, Huawei oder ähnliches. Es gibt also zunehmend Wettbewerber in dem Markt, die technisch gleichwertig sind, aber erheblich kostengünstiger. Dann zahle ich halt nur noch für den angebissenen Apfel, wenn ich frei die Werte zahlen als für andere. Ja, Wertschöpfung kann man hier nochmal erklären. Die Input-Output-Differenz sind 1 Million und die geht nach der Verwendung an die Mitarbeiter, Zinsen, Gewinn, Staat, ja, und für den Gewinn geht es darüber nicht mehr übrig. Eine schlechte Verteilung. Nehmen wir mal an, die Eigenarbeitgeber ginge 50.000 und Gewinndifferierung wäre unverteilte Wertschöpfung 50.000 Gewinndifferierung. Das bringt ihr noch bei der Finanzierung. Output minus Input haben wir schon gehabt. Ja, und das war die Wertschöpfung mit verteilt, haben wir auch gehabt. Wertkette nach Porter statt Operation sage ich immer Fertigung, Produktion, Fertigung. Das sind Primäraktivitäten, wenn Sie so wollen, das geht in Richtung Umsatzprozess eines Unternehmens. Statt Eingangslogistik, da ja auch immer Beschaffung, Eingangslogistik, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Ausgangslogistik oder Vertriebslogistik, sagt man auch, ja, und dann über den Kundendienst. After-Sale-Marketing, sagt man manchmal auch. Welches Unternehmen hat jetzt Pech gehabt mit einer Ersatzteillieferungen, weil die EDV umgestellt worden ist und nicht geklappt hat und die Ersatzteile die deutsche Frage BB. Die Ersatzteilumstellung fehlt gegangen, weil es dann die Ersatzteile nicht mehr ausgeliefert. Das ist natürlich blöd, wenn das Auto dasteht und man kann nicht fahren, weil das Teil nicht geliefert wird. Ja, wichtig ist hier, wie gesagt, die Beschaffung, F&E, Technologieentwicklung, ganz wichtiger Punkt. F&E oder Research and Development, Innovation, das Stichwort. Personalwirtschaft, statt Deutsch, Personalwirtschaft sagen wir auch Human Resources. ein ganz wichtiger Punkt, vor allem in Deutschland, warum ist die Human Resources wichtig in Deutschland? Ja, also Bildung, Wissen, Können, Fähigkeit, Fertigkeit, richtig, klar, außerdem, wie sieht es aus mit dem Kinderangehen? Ganz ist auch schlecht. In 20 Jahren ist er nicht mehr da. Ja, es gibt zu wenig Kinder. Haben Sie schon eins? Wir sterben langsam aus. Ja, also Mitarbeiter, gute Mitarbeiter sind ein knapper Faktor. Das ist auch ein guter Vorteil in Deutschland, die demografische Entwicklung. Diese Unternehmen natürlich aber sehr schwierig. Manche finden schon gar keine Art und Weise. Die müssen schon Absolventen von der Rückkehrschule geben. Unternehmensstruktur ist nichts anderes als Organisation, sehen wir noch, am Ende Aufbau und Ablauf Organisation oder Prozessorganisation. Das ist sozusagen in einem Unternehmen, was da abläuft, gibt es die Bereiche Logistik, es gibt auch den logistischen Fertigungsprozess, Marketing, Vertrieb ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem in Zeiten eines harten Wettbewerbs, Kundendienst, sozusagen das Handteile. Wenn Sie heiraten, dann wünschen Sie sicherlich einen Porzellanservice, oder? Und Sie wünschen ja einen Porzellanservice. Was hätten Sie da ganz gerne? Denken Sie mal an, Sie heiraten mit einem Mann, der Stinkstiefel, oder wie machen die Betten, was machen Sie mit einem, um den Tuch zu machen? Sie werfen mit der Kaffeekanne und die Untertassen, die fliegen da, da wurden die Untertassen, und das sind die kaputt. Und was wollen Sie dann später wieder? Neue. 30 Jahre Nachbaugarantie. Wichtiger Punkt. Die geht doch nicht kaputt. Da geht ja der Geld kaputt. Ja, also Kundendienst, Bevorstandsteil, Garantieleistungen und so weiter. Das zählt dann dazu. Ja, wie gesagt, Logistik. Es gibt auch Logistik im Fertigungsprozess, in Beschaffung und im Vertrieb. Marketing ist ein wichtiger Punkt. Marketing. Also Beschaffung. Hängt häufig mit der Logistik, Einkaufslogistik zusammen. F&E, ein ganz wichtiger Punkt. Ein großes Unternehmen hat zum Beispiel in München ein Zentrum gebaut für den Bereich F&E. Die werben auch damit, zum Beispiel, dass in dem Wort Germany zwei Buchstaben sind, die auch die Kurzbezeichnung für das Unternehmen sind. Wie? Richtig, Zeller Electric. Wenn Sie manchmal so Werbeanzeigen lesen, Zeller Electric, das GE in Germany stammt, oder sozusagen wird hingewiesen auf Zeller Electric. Wir haben ein großes Forschungs- und Entwicklungszentrum gebaut in München, als Innovation ein ganz wichtiger Punkt. Was sind so wichtige Bereiche im Bereich F&E? Energieeffizienz ist mal eines, geringer Energieverbrauch. Was ist noch so ein wichtiger Punkt? Höhere Leistungsfähigkeit, schnelleres Auto, also fährt schneller, braucht weniger, hat mehr Zusatzleistungen, können einschlafen, wenn man schon passiert, dann werden sie aufgeweckt, wenn sie über diese weiten Streifen fahren. Braucht ihr Frauen ganz wichtig beim Auto? Die Einfahrhilfe, ja! Die Einfahrhilfe, sehr gut. Ja, das sind so Zusatzleistungen und das Auto wird sozusagen immer zukunftsfreundlicher, leistungsfähiger, schneller. Da können wir mal vorwiegend jetzt noch 10 Autos brauchen. Heute 5,5 und mehr schneller. Was ist noch? Denkt ihr mal, die ganze EDV, PT, könnt ihr zu Hause ein 88er Prozessor von 1986 PC mit 5,25 Zoll Floppy-Laufwerk, das ist die Kanne. Als guter Abdeckung, das ist Gott, mit Hercules-Grafikkarte und MS-DOS 3.0, bitte 3.0 und Word 5.0 und checken wir den auch noch drauf, das flüstert immer was. Und dann spielen die auch noch Chess und wird mal so Drittdrucker, das ist ja. Ich bin bereit, um hier zu tauschen. Ja, das ist. Heute sollen zum Beispiel leistungsfähige kleinere Computer genau die Leistungsfähigkeit haben, wie bei einer Mondlandung der USA in den 60er. Also die Leistungsfähigkeit von den Laufwerksgeräten sind. Ja, der Elektroherd ist aus. Welcher Elektroherd ist die Zukunft? Braucht weniger Energie? Induktion, richtig. Also, F und E, ganz wichtiger Punkt, egal ob es Kommunikation ist. Denke ich, in den 80er Jahren gab es diese großen Koffer, die schulungen Telefone, Wahnsinn, das sind die schönen Teufel, und dann ist hier Rede, man kann sich selbst telefonieren. Also wie gesagt, F und E ist ein guter Punkt, denn wenn man hier nicht aufpasst, ist man weg vom Fenster. Denken Sie mal an die Fernsehhersteller in Deutschland, die es quasi nicht mehr gibt. Ja, mit diesen beschaffenden Funktionen, leistungswirtschaftliche Funktionen, Beschaffung, Produktion, Abgas, das sind die Kernfunktionen, da können Sie auch noch FDE dazu rechnen. Beschaffung bedeutet als Zielsetzung Einkauf, kostengünstig, aber das Material muss auf Platz sein, ansonsten haben Sie von einem Grundstillstand. Fertigung, rasche Fertigung, kostengünstige Fertigung, mit möglichst wenig Fertigungsfehlern, möglichst wenig Ausschuss, das sind so Gesichtspunkte. Rasche Fertigung, also das Material muss schnell durchlaufen, möglichst Fertigung. Und dann der Vertrieb, gute Vertriebslogistik, rasche Erhältlichkeit, rasche Auslieferung, meinetwegen über Nacht, im Nachtsprung. Ja, Finanzierung, haben wir, wie finanziere ich jetzt den Umsatzprozess? Beschaffung, Fertigung, Abgas, das ist die Finanzierung. Finanziert durch den laufenden Umsatzprozess und ich finanziere auch die Investitionen, also zwei verschiedene Punkte. Laufender Umsatzprozess heißt das Material und den kurzfristigen Kapitalbedarf, meinetwegen für Mitarbeiter oder sonst was. Und langfristig bedeutet Investitionen. Was kostet ein A380? Wer hat einen zu Hause? A380, was kostet der? 400, 500 Millionen? Weiter nicht. Was kostet ein 3-achsiger Omnibus? Wir unternehmen das damit auf Fernbuslinien, da einsteigen möchten, mit eingebauter Toilette oder das Mögliche, wahrscheinlich auch 400.000 Euro. Das heißt, hier Arbeitsplatz in der chemischen Industrie 1, 2, 3 Millionen. Das heißt, der Kapitalbedarf steigt immer mehr an in einer Anlage des Wirtschaft. Ja, den muss ich decken. Das heißt, wie komme ich an das Geld? Das ist Eigenkapital und Fremdkapital. Management bedeutet ganz einfach Steuerung, Organisation, Lenkung, Motivierung der Mitarbeiter. Das sind so Macheraufgaben, damit ein Unternehmen den Wettbewerb mithalten kann. Also die Führung des Unternehmens mit den entsprechenden Managementaufgaben. Ja, gehen wir noch gut, können wir gleich noch, also Personaleinsatz, Organisation, Prozessorganisation, Aufbauorganisation, Planung, Steuerung, wichtiger Punkt, Kontrolle, das sind so Aufgaben des Management. Und das Management muss aufpassen, dass das Unternehmen wettbewerbsfähig ist, dass es Gewinn erwirtschaftet, also Rentabilität, denn ansonsten läuft es Gefahr, im Wettbewerb nicht mitzuhalten. Nehmen wir zum Beispiel Kronach. Welches Unternehmen ist in Kronach börsennotiert? Auch die Stadtfigur von Leipzig ist börsennotiert. Wer ist die Figur von Leipzig an der Stadtgrenze? Ein Löwe. Und welches Unternehmen hat ihren Sitz, hat seinen Sitz in Kronach? Wie? Löwe. Sind Sie nicht Löwe? Löwe ganz her? Ja. Ja, das ist denn ein Problem. Die haben eine Krise, haben auch vor kurzem Insolvenz angemeldet, nach dem Ehesuchsverfahren, das neue Gesetz in Eigenverwaltung. Und die leiden darunter, dass die Löwe-Fernseher 1.250 Euro das Stück kostet, schönes Design. Und was kaufen sie sich? Ein Panasonic für 499. Das ist das Problem bei Löwe. Wettbewerb nicht halten können. Wobei bei Löwe gar nicht die Lohnkosten das Entscheidende sind, sondern die Kosten für die Teile, die zugekauft werden und in die diese Fernseher reinkommen. Also haben also irgendwelche Fehler gemacht. Ja, dann haben wir als nächstes, also Beschaffung wurde schon abgesagt, haben wir gerade gehabt, Umsatzprozess, und davor können Sie noch die F&E dazu nehmen. Vielleicht mache ich da mal ein paar separate Blätter noch, die Ihnen dann aber verteilen. Dann Beschaffung, Bereitstellung von Gütern, Dienstleistungen als Voraussetzung. Das heißt, Mercedes hat jetzt noch ein Problem. Sie haben einen neuen Autotyp auf dem Markt gebracht, einen neuen Dieselmotortyp. Und die Injektoren für Dieselantriebe wurden von Delphi geliefert, nicht von Bosch. Und hier war die Produktion schlecht. Und da sind die Fahrzeuge manchmal nur im Notbetrieb mit 70 gelaufen. Also das war nicht so ganz gut. Schlechtes Image. Das heißt ganz einfach, welche Teile die bekomme ich zugeliefert, wenn ich immer schlechte Teile oder billige Teile zugeliefert bekomme und da kommen häufig Störungen, leidet auch das Image runter. Also Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, wann ich sie brauche. Da gibt es auch den Begriff, den kriegen wir uns bei der Beschaffung just in time. Lesen Sie häufig, wenn Sie Autobahn fahren, auf den LKW just in time oder Logistik. Das heißt, nicht mehr die Produktion für die Material für ein Jahr vorher kaufen, sondern wenn es geht, 3-4 Stunden vorher ordern und es wird dann zugeliefert. Kurze Zeit vorher. Aber es gibt auch einen Begriff, der geht noch weiter als Just in Time, Just in Sequence. Nehmen wir mal an, eine Autoherstellung dauert 20 Stunden, bis ein Auto fertig ist. Das sind verschiedene Teile. Und die Zulieferungen erfolgen jetzt nicht zu Beginn des Autos, der Herstellung dieses Autos, sondern zeitlich versetzt, je nach Art der Fertigstellung. Zum Beispiel die Teile für den Motor werden vielleicht 8 Stunden später geliefert, vorher kamen die Achsenplatten. Also so zeitlich versetzt. Dann die Produktion, das ist der betriebliche Transformationsprozess, die Umformung, bei der Industrie viel stärker inzwischen der Zusammenbau. Also man lässt viel mehr von außen fertigen und baut es dann nur noch zusammen. Betrieblich, zum Beispiel beim Porsche Cayenne wird sehr viel gefertigt in der Slowakei. Warum in der Slowakei? Kostengünstige Fertigung, richtig. Die werden dann zusammengebaut, die Teile eingebaut, kompliziert, Kontrolle wird nachgeguckt, am Schluss ist wirklich der Motor drinnen oder fehlt er noch. Also das ist der Fertigungs- der betriebliche Transformationsprozess. Da haben wir den Absatz. Da sind auch Maßnahmen, um das Produkt oder die Dienstleistung zu verkaufen. Denn Marketing brauche ich nicht. Warum brauchte man in den 50er Jahren im Wettbewerb kein Marketing? War da alles kaputt? Die Leute waren froh, wenn sie was bekamen. Wenn die froh sind, wenn der 50 Leute anstehen an der Schlange, brauche ich dann Marketing? Ja, die müssen mehr froh sein, wenn sie was bekommen. Die müssen auf den Mund fallen. Denkt ihr an den Begriff Bückware, gab es ja früher mal. Die Ware, da musste sich der Verkäufer bücken. Und da bekam dann jemand die Ware, die sonst jemand nicht bekam. Also Marketing kaufe ich nicht, wenn der Verkäufer sich aufrufen kann, an wen verkaufe ich denn? Marketing brauche ich, wenn es einen Wettbewerb gibt, wenn es Konkurrenten gibt, wenn die Nachfrager sich überlegen können, kaufe ich ein Auto von Opel oder von VW oder von Renault oder von Fiat, dann brauche ich Marketing. Sonst nicht. Ja, Finanzwirtschaft ist die Gestaltung der verdienlichen Zahlungsströme, haben wir Ermittlungskapitalbedarf. Kapitalbedarf heißt ganz einfach, welche Bedarf habe ich im Unternehmen. Nehmen wir mal an, ich habe Maschinen, LKW-Spediteur, 50 LKWs, verschiedene Größen. Das kostet einer, ich brauche quasi 8 Jahre, dann weiß er, ich brauche ein Darlehen, Fahrzeuge, mal Kaufpreis, mal 8 Jahre, gehe zur Bank und sage, ich bräuchte ein Darlehen, der ist sehr höher. Welchen Zinssatz? Ich habe vor, es in folgenden Modus zu tilgen, das ist dann der Kapitalbedarf, den ich dann langfristig finanzieren muss. Und ein wichtiges Wort, worauf die Banken auch Wert legen, ist so etwas Langfristiges auch fristenkonkurrent finanziert. Fristenkonkurrent finanziert wäre, der kauft ein Haus und finanziert es mit einem KK-Kredit. braucht er bloß einmal die Bank sagen, wir verlängern den Kredit nicht, schon ein Problem. Beim langfristigen Kredit, wenn die Zinsen und die Tilgung bezahlt wird, dann sagt die Bank, ich kündige den Kredit. Also für die konkurrente Finanzierung, den langfristigen Investitionen, Anlagevermögen, ja, dann haben wir das ist die Finanzierungsplanung, also die Finanzplanung. Wie finanziere ich mein langfristiges Vermögen? Wie, welche Bausteine beispielsweise? Bankdarlehen, Fördermittel des Bundes und so weiter. Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherung, das ist die Liquiditätsplanung. Man hat festgestellt, dass ein Großteil von Unternehmen, die in Schwierigkeiten kommen, keine Liquiditätsplanung haben. Machen wir eigentlich? Auch eben eher auch nicht. Also, wo sozusagen Liquiditätsplanung heißt ganz einfach, dass die Ein- und Auszahlungen der nächsten naheliegenden Zeit geplant werden. Das ist natürlich eine Unsicherheit drin. Zahlt der Abnehmer XY, zahlt er 5 Tage später oder zahlt er 20 Tage später, aber zumindest so eine Liquiditätsplanung. Dann habe ich noch einen Puffer drinnen, Liquiditätsreserve, das heißt auch nicht ausgeschöpfter Kreditspielraum, den ich jederzeit aktivieren kann. Und damit werde ich jetzt nicht erwischt auf dem falschen Fuß, wenn ich irgendwelches, wenn irgendjemand mal meinen Abnehmern nicht zahlt. So, das ist wie gesagt die Finanzwirtschaft. Da sind schon manche Firmen in Schwierigkeiten gekommen, wenn sie hier Fehler bei der Finanzierung gemacht haben. Da haben wir auch einen Begriff mit der Liquiditätsplanung. Das ist ein alter Beraterspruch. Cash is king. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das Unternehmen muss liquide bleiben. Ansonsten hat es Schwierigkeiten bei Abnehmern oder bei Banken. Cash is king. Also Zahlungsfähigkeit heißt Liquiditätssicherung. Umsatzprozess haben wir gehabt. Kapital gebunden. Das nennt man auch Working Capital. Den Begriff finden wir derzeit öfters. Working Capital Management. Wie kann ich den Kapitalbedarf im Umsatzprozess Beschaffung, Fertigung, Absatz vermindern? Das ist, wie kann ich hier einwirken auf das Working Capital, um den Kapitalbedarf zurückzufahren? Und wie gesagt, in die Zeitung sind die öfters, wenn Sie mal über Wikipedia oder sonst wo reinschauen oder in den Zeitschriften. Und wie kann ich den Prozess, nehmen wir an, das dauert 14 Tage, wenn ich ihn um 5 Tage verkürze, auf 35 Tage, habe ich meinen Kapitaleinsatz im Working Capital Bereich gesenkt. Meine Mutter wohnt im Allgäu und wir haben auch Internet angemeldet. Die haben an einer Krise vor 2004, 2005 und da sind Investoren eingestiegen und die haben die Vorstandskosten durch Berater besetzt. Also die haben Berater von Beratungsgesellschaften dort die Vorstände übernommen, Forschungskosten. Und sie haben die Gesamtkapitalrentabilität gesenkt, indem sie auch das Working Capital runtergefahren haben. Welches Problem habe ich, wenn ich, wie kann ich das Working Capital zurückfahren? Oder den Kapitalansatz? Ich kann Ihnen ganz einfach einen Trick sagen. Indem ich möglichst wenig Material kaufe, möglichst wenig Material verarbeite, möglichst wenig Fertigprodukte habe. Was habe ich dann aber für? Habe ich weniger Kapitalbedarf? Damit steigt auch die Gesamtkapitalrentabilität, weil der Kapitalansatz sinkt. Aber was habe ich für ein Problem? Was? Richtig! Er hat es gesagt. Er hat weniger Produkte, die er verkaufen kann. Und ein typisches Produkt für liebende Freundinnen und Ehefrauen sind SOS-Produkte. Kennen Sie SOS-Produkte? Dezember. Also. Sie möchte für einen Freund genommen, ja gut, der hat bei mir geschaut, etwas erkaltet. Wenn man so ein Produkt kriegt als Mann, SOS-Produkt, weiß man, scheint langsam auszugehen. SOS-Produkte kaufen auch sozusagen ein spezielles Verfahren am 24. Dezember morgen für die liebe Ehefrau. SOS-Produkte sind trocken und sind Schlimmes. Also, und 100 war nicht lieferfähig. Die konnten die Socken nicht liefern, die man als Frau gebraucht hat für den Freund oder Ehemann. Die waren nicht lieferfähig, aber sie haben die Kapitalbedarf runtergefahren und die Gesamtkapitalrentabilität gesteigert. Cooler Erfolg. Die waren lieferfähig. Wenn die lieferfähig waren, haben sie auch nicht verdient. Richtig. Falke hat sich gefreut, RG hat sich gefreut, Wolfhard hat sich gefreut. Ja, das ist wie gesagt Working Capital Management, findet man häufig. Working Capital haben wir zum Beispiel Just-in-Time-Logistik, schneller Kasso, schneller Rechnung, Schreibung, Stichwort atmende Fabrik. Und damit will ich aufhören. Atmende Fabrik. Atmen Sie mal ganz kräftig. Das ist atmende Fabrik. Den Begriff hat der Herr Bier geprägt von VW, hat gesagt, wir atmen als Fabrik den Takt unseres Absatzes. Wenn viele Fahrzeuge geordert werden, dann atmen wir auch kräftig, also wir produzieren, wenn weniger geordert wird, dann produzieren wir nicht mehr auf Lager wie vor 20 Jahren, wenn dann 50 Autos dastehen, mal 30.000 Kapitalherstellungskosten, sondern wir machen dann lieber Kurzarbeit, wir haben so attraktive Arbeitszeitmodelle, arbeiten nicht mehr 8 Stunden am Tag, sondern nur 6 Stunden. Und das ist atmende Fabrik. Und dann haben wir auch weniger Kapitalbedarf. Und ich habe dann auch nicht die Lagerfläche. In den 70er, 80er Jahren hat man jedes Auto auf Vollbedarf ausproduziert, weil sie nicht anders gewöhnt waren. Die haben Lagerfläche überall angemietet, aber dann schön mit Zäunen verkleidet, damit man es nicht gesehen hat. Das wird heute nicht mehr gemacht. Stichwort ist atmende Fabrik. Die Unternehmen haben flexible Arbeitszeitmodelle, wo sie die Produktion jederzeit hochfahren und runterfahren können. Und damit habe ich auch weniger Kapitalbedarf. Also bedeutet Managementaufgabe. Sowas macht Audi, macht auch VW, BMW und so weiter. Die haben das alle verwendet. Ja, darf ich bedanken. Und bitte nehmen Sie den ganzen Dreck mit. Lassen Sie keine leeren Tüten oder Flaschen oder Apfel.